Das war eine Aufzeichnung der Sendung vom 7. Juni dieses Jahres. Wir wünschen Jürgen Domian eine gute Besserung und euch eine gute Nacht.